Deutschlandfunk. Null Uhr. Heute ist Samstag, der 25. November. Die Nachrichten. In Polen haben tausende Menschen gegen die geplanten Justizreformen der Regierung protestiert. Rund 1500 Demonstranten versammelten sich in der Hauptstadt Warschau vor dem Präsidentenpalast. Auch in anderen Städten gab es Proteste. Das Parlament hatte in dieser Woche die Arbeit an den umstrittenen Justizreformen wieder aufgenommen. Die neuen Entwürfe stammen vom polnischen Präsidenten Duda. Dieser hatte die Reformen der Regierungspartei vor 4 Monaten per Veto gestoppt und daraufhin eigene Vorschläge vorgelegt. Vertreter der Opposition kritisieren, dass auch Dudas Pläne die Unabhängigkeit der Justiz einschränkten und nicht mit der Verfassung vereinbar seien. Der schwere Anschlag in Ägypten mit mindestens 235 Toten hat weltweit Trauer und Bestürzung ausgelöst. Papst Franziskus verurteilte das Attentat als Akt der Brutalität. In dieser Stunde der nationalen Trauer wolle er dem ägyptischen Volk seine Solidarität bekunden. Auch Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem niederträchtigen Anschlag. Deutschland werde im Kampf gegen den Terror weiter an der Seite Ägyptens stehen. US-Präsident Trump schrieb auf Twitter, die Welt dürfe Terror nicht tolerieren. Zum Gedenken an die Opfer in Ägypten schaltet Paris um Mitternacht die Beleuchtung des Eiffelturms ab. Bei dem Anschlag auf eine Moschee in der Provinzhauptstadt Al-Arish waren während des heutigen Freitagsgebets mindestens 235 Menschen getötet und mehr als 100 weitere verletzt worden. Bisher hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. Die Jusos in der SPD setzen heute ihre Diskussion über den künftigen Kurs der Partei fort. Zu dem Bundeskongress in Saarbrücken wird unter anderem die SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Nahles erwartet. Gestern hatten die Jusos eine neue Führung gewählt. Kevin Kühnert löste die bisherige Vorsitzende Ueckermann ab. Kühnert sprach sich gegen eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition aus. Der SPD-Vorsitzende Schulz verteidigte in Saarbrücken seine Entscheidung, auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier mit den Vorsitzenden von CDU und CSU zu sprechen. Wenn der Bundespräsident ihn dazu auffordere, dann könne und wolle er den Gesprächswunsch nicht abschlagen, sagte er. Was danach komme, sei offen. Er strebe weder eine große Koalition noch eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen an. Er wolle vielmehr, dass die Sozialdemokraten Wege diskutierten, wie sie das Leben der Menschen national und international ein Stück besser machen könnten. Steinmeier will sich am kommenden Donnerstag mit Schulz und den Vorsitzenden von CDU und CSU, Merkel und Seehofer, treffen, um über eine Regierungsbildung zu sprechen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Felcht, hat für Ende März seinen Rücktritt angekündigt. Das teilte das Unternehmen in Berlin mit. Felcht erklärte, er wolle dem Bund ausreichend Zeit lassen, eine Nachfolgeregelung zu beschließen. Im Jahr 2015 war sein Vertrag noch um 5 Jahre verlängert worden. Anfang dieses Jahres geriet der frühere Chemiemanager in die Kritik, weil die geplante Vertragsverlängerung für den damaligen Bahnchef Grube nicht zustande kam. Zudem konnten mehrere Vorstandsposten monatelang nicht besetzt werden. Beim Online-Versandhändler Amazon hat es weitere Streiks gegeben. Rund 2000 Beschäftigte in Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne, Graben und Koblenz legten die Arbeit nieder. Mit ihren Aktionen am heutigen sogenannten Black Friday wollten sie ihrer Forderung nach einem Einzelhandelstarifvertrag Nachdruck verleihen. Der Streik soll heute fortgesetzt werden. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga gab es folgendes Ergebnis: Hannover-Stuttgart 1:1. Das Wetter? In der Nacht im Südwesten und in der Mitte zum Teil länger andauernder Regen. An der Nordsee einzelne Schauer, sonst überwiegend trocken. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Tagsüber im Nordwesten und Westen zeitweise sonnig, sonst verbreitet Regen. Im Bergland auch Schnee. 4 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Sonntag meist stark bewölkt, in der Südwesthälfte und an den Küsten Schauer. In Süddeutschland bis in tiefe Lagen Schnee. 3 bis 7 Grad. Örtlich Dauerfrost. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 1 Uhr. Deutschlandfunk, 0.05 Uhr die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Oberhausen, zwischen Mettmann und Kreuz Ratingen Ost 4 Kilometer Stau Und auf der A24 Pritzwalk Richtung Berliner Ring fährt zwischen Neuruppin und Dreieck Havelland ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Ein Experiment des Dr. E. über die Bewohnbarkeit der Hölle von Hermann Ebeling. Draußen ist die Hölle. Draußen ist die Hölle. Es gibt zu viele Menschen. Die Luft ist nicht zu atmen. Das Wasser ist nicht mehr trinkbar. Der Regen ätzt die Haut, die Augen brennen. Die Vögel singen nicht mehr, sie sind vergiftet. Die Bäche glitzern nicht mehr, sie sind verseucht. Die Steine zerfallen, die Bäume sterben. Wir müssen der Natur eine Chance geben, sich selbst zu heilen. Unser aller Ende ist sicher, wenn wir nicht Selbstbeschränkung üben, einen neuen Anfang ermöglichen. Seid ihr damit einverstanden? Wir müssen der Natur eine Chance geben, sich selbst zu heilen. Aber es gibt zu viele Menschen. Darum müssen wir ein Jahr lang auf jeden Eingriff in die Natur verzichten. Wir müssen ein Jahr lang den Vögeln die Luft überlassen und den Fischen und den Algen und den Schnecken und Korallen das Wasser. Wir müssen ein Jahr lang die Erde der Sonne und dem Wind überlassen. Dann kann es wieder ein Leben ohne Verbote geben. Dann wird die Erde wieder wohnlich werden für uns. Und es wird werden wie früher. Wollt ihr das? Wollt ihr das? Ja, das wollen wir. Aber dafür müsst ihr auch Opfer bringen. Dafür müssen wir alle Opfer bringen, weil es zu viele Menschen gibt. Dafür haben wir die Städte evakuiert und die Fabriken stillgelegt. Darum sind die Autobahnen leer und die Flugplätze verödet. Darum liegen die Schiffe in den Häfen. Darum stehen die Turbinen still und die Atommeiler. Und die Schornsteine rauchen nicht. Und langsam fängt die Natur an, wieder sie selbst zu werden. Ja? Ja. Doch dafür müsst ihr auch Opfer bringen. Dafür müsst ihr ein Jahr lang in den unterirdischen Hallen leben. Dafür müsst ihr ein Jahr lang auf eure Wohnung und auf euren Arbeitsplatz verzichten. Dafür müsst ihr ein Jahr lang die Situation ertragen. Für eure physische und psychische Gesundheit ist gesorgt. Es ist wie ein Erholungsurlaub für euch und für die Natur. Die Bunkerpillen sind gänzlich unbedenklich. Sie lassen euch die enge Gemeinschaft mit euren Mitmenschen leichter werden. Ihr müsst nur wollen. Ihr müsst nur wollen. Wollt ihr? Ja. Ihr steht jetzt auf und werdet von den Begleitern wieder in eure Säle zurückgeführt. Ihr steht langsam auf und werdet in eure Säle zurückgeführt. Sehr gute Information. Wir müssen ja nur einen Erholungsurlaub geben. Wir müssen ihr eben Zeit lassen. Die Natur braucht Zeit. Der Ringer! Die Bunkerpillen sind gänzlich unbedenklich. Sie lassen euch die enge Gemeinschaft Währinger. Mit euren Mitmenschen leichter werden. Ihr müsst nur wollen. Währinger, Sie sind doch Währinger. Wir müssen nur wollen. Hallo, Sie. Hm? Sie sind doch Währinger von Niveau 19. Ja, der bin ich. Hier ist meine Karte. Kommen Sie auf das Laufband. Können wir nicht zu Fuß gehen? Es tut gut, sich die Füße einmal zu vertreten. Das glaube ich. Hier lang. Hier runter. Die Aufzüge bei A9 sind nicht in Betrieb. Wozu auch? Die paar Vorführungen jeden Tag und die paar Inspektionen. Vorsicht, da ist eine Lichtschranke. Moment. So. Was haben Sie denn, dass man Sie in den Therapieblock schickt? Depressionen. Na, das haben die meisten, die kommen. Ich frage alle. Nur ganz selten einmal einer, der was anderes hat. Sehen Sie mal, wie groß ist das hier eigentlich? Nee, wirklich was anderes als Depressionen gibt es fast gar nicht. Mal ein Bunkerkoller. Die Anlage hier, wie groß? Mhm. Schwer zu sagen. 30 Niveaus, jedes vielleicht 1000 Meter lang. Wieso interessiert Sie denn das? Oh, nur so. Wir stehen ja auch mit den anderen Anlagen in Verbindung. 50 Kilometer wird sich das Ganze schon hinziehen. Aber stellen Sie sich vor, wir hätten die Anlagen nicht gehabt für den Notfall. Dann müssten wir alle dran glauben. Jetzt können wir hier im Sicheren abwarten, bis draußen die Luft wieder sauber ist. Seltsam eigentlich, was? Wir bauen Bunker gegen irgendwelche Feinde und am Schluss brauchen wir sie, um uns vor uns selbst zu retten. Vorsicht, die Lichtschranke. Meinen Sie, es wird lange dauern, bis wir wieder rauskommen? Das kann sich hinziehen. Was genau ist, weiß ich auch nicht. Seit wir hier sind, reden Sie von einem Jahr. Wie wenn die Zeit hier unten stillstände. Links. Mein Gott, diese Gänge und Treppen. Früher habe ich mir die Hölle so vorgestellt. Überall Gänge und rechts und links Kammern, in denen die Verdammten gefoltert werden. Und dann geht es immer noch tiefer hinab ins Erdinnere. Gefoltert wird hier niemand. Ganz im Gegenteil, so gut wie hier drinnen haben wir es draußen nicht. Kommen Sie, wir fahren zum 10. Niveau runter. Der Weg ist noch weit genug. Komisch, hier auf den Gängen und den Treppen, in den Fahrstühlen sieht man kaum einen Menschen. Wie wenn alles ausgestorben wäre. Und dann in den Sälen. Da sind doch mindestens 2.000 oder 3.000 Menschen in jedem Saal. Natürlich. Wie wollen Sie sonst eine ganze Bevölkerung unterbringen? Nach Ihnen. Hier lang. Auf dem 10. Niveau sind die Hauptversorgungsleitungen. Zum Verirren ist das. Och, wenn man das System mal begriffen hat, ist es narrensicher. Kinderleicht, sich zurechtzufinden. Ist ja alles ein sechseckiger Raster. Hat was zu tun mit der Druckverteilung. Wenn Sie denken, wir haben ja 100 oder 200 Meter Erde und Fels über uns. Mhm. Hier rein. Aber das interessiert Sie sicher nicht. Doch, doch. Ich bin Ingenieur. Klimatechniker. Aber einen Auftrag wie diese Bunker habe ich noch nie bekommen. Immer nur kleine Sachen. Aber jetzt bin ich etwas Neuem auf der Spur. Ich meine, wenn wir hier wieder draußen sind. Wenn ich das gewusst hätte... Ich hätte Ihnen noch einen Ventilationsschacht gezeigt. Mhm. Die Entlüftung geht ja auch so zickzackförmig nach oben, wegen der wabenförmigen Bauweise. Kann ich mir schon vorstellen. Sagen Sie mal, Währinger, im Vertrauen. Eigentlich geht es mich ja nichts an. Die anderen, die ich begleite, das sind ja ein paar Dutzend pro Tag, die sind alle, wie soll ich das sagen, na, weggetreten eben. Die muss man halbschlafend aus der Sitzkoje rausholen, dann muss man aufpassen, dass sie unterwegs nicht einschlafen. Sie setzen sich einfach auf den Boden, um weiterzuträumen. Da ist Ihr Saal. Ja, wie soll ich sagen? Mit Ihnen kann man fast reden wie mit einem, naja, eben einem, der nicht in den Sälen lebt. Vielleicht schlagen die Schlafstoffe bei mir nicht richtig an. Kann mir nicht denken, woran das sonst liegen sollte. Werden Sie nochmal vorgeführt? Ah ja, aber wann? Die geben uns ja nie was Schriftliches an die Hand. Ich glaube, am 17. vielleicht. Kommen Sie allein zu Ihrer Koje? Ja, ja, heute schon. Meistens bin ich auch irgendwo in Traumwelten, aber heute... Na ja, hoffen wir, dass die Luft oben bald wieder rein ist. Warten Sie noch einen Moment, bis Sie sich wieder an das Dämmerlicht gewöhnt haben, sonst treten Sie den Leuten noch auf den Füßen rum. Schon gut. Also dann... Pass doch meine Füße auf. Entschuldigung. Lass mich doch schlafen. Tut mir leid. Ganz nach hinten, Boy. Pass doch auf. Hier ist es warm, wenigstens. Draußen war es oft so kalt. Der Wind, der Sturm, das Eis, der Schnee. Hier ist es warm. Ich könnte immer hier bleiben. Die Luft kommt immer gleichmäßig aus einer Richtung. Ein ganz leichter Lufthauch, nicht zu warm, nicht zu kalt, gerade angenehm. Es ist auf der Haut, wie wenn einen jemand streichelt, ganz streichelt leise, ihre ganz Haut. Sanft, wie früher. Die Frau. Währinger geht immer weg, hinaus auf den Gang, ich weiß nicht wohin. Ich bleibe sitzen. Ich sitze gerne, wenn der leichte Lufthauch so von vorn kommt und einen ganz sanft streichelt. Wenn man dann den Kopf zurücklehnt. Im Boot. Wenn sich das Boot so wiegt, dann streichelt er mich unter dem Kinn. Vom Kragen des Schutzanzugs über den Hals und das Kinn und das Gesicht. Ihr Gesicht. Oder ich drehe den Kopf nach einer Seite und mache die Augen zu, damit ich die anderen nicht sehe. Damit der Hauch auch über meine Augenlider geht. Das ist am schwersten, die Augenlider zu streicheln. Das war am schwersten. Oder die Arme nach vorn ausgestreckt und die Schnallen am Ärmel bunt geöffnet. Dann merkt man, wie die Kühle, wie der Lufthauch langsam an den Armen hinaufstreicht. Bei den Ellenbogen hört es auf. Schade, dass sie die Luft nicht immer anstellen. Ich möchte sie immer haben. Ich könnte immer so sitzen bleiben. Sina, wach auf. Sina, ich bin's, Währinger. Wach auf. Hier gibt es keinen Lärm, nur diese Musik. Mein Boot, das sie. Die einen in die Träume fegt. Sina, versuch doch, wach zu werden. Ich möchte dir was sagen. Deine Hand ist ganz kalt. Wieso ist deine Hand so kalt? Sonst war sie immer wärmer als meine. Das war schön. Sina, ich war draußen im Therapieblock. Ich habe mit dem Begleiter gesprochen. Jetzt bist du wieder hier. Komm. Wir schlafen weiter. Gib deine Schulter. Versuch doch aufzuwachen. Du tust mir weh. Wir haben uns alle seit der letzten Mitteilung solidarisiert. Es kommt jetzt darauf an, Störer und Andersdenkende namhaft zu machen. Sollte ein Vorfall wie gestern sich wiederholen, gerät das gewünschte Ergebnis in Gefahr. Immer daran denken. Durch euren Einsatz wird selbstverständlich wieder ein azurener Himmel und kristallklares Wasser erreicht. Kristallklares Wasser. Die Entscheidung ist unwiderruflich. In Seen, in Bergen. Es liegt in jedes eigenem Interesse, jeglichen Versuch zu unterlassen, sich der Karenz zu entziehen. Jeder ist verantwortlich. Hast du gehört? Hat er etwas Wichtiges gesagt? Nein, natürlich nicht. Aber du bist wenigstens wach geworden dabei. Ich habe gemerkt, dass du mich wecken wolltest, aber du weißt ja, wie es ist. Die Träume lassen einen nicht los. Die mit ihren verdammten Drogen. Was sollen sie anders machen? Wenn wir alle bei klarem Bewusstsein wären, dann wäre doch hier unten die Hölle los. Ein Jahr lang eine ganze Stadt zusammengepfercht in einem unterirdischen Bunker. Sie haben gesagt, es dauert mindestens ein Jahr, bis wir wieder raus können. Und wir sind bestimmt noch nicht länger hier als 2 Monate oder 3. Ach, der ist auch gleich wieder weggetreten. Wir hätten früher dafür sorgen sollen, dass das ökologische Gleichgewicht nicht umkippt. Da müssten wir hier nicht sitzen wie die Maulwürfe oder die Ratten. Ich will raus, ich will hier raus. Versuch ruhig zu bleiben. Hör zu, ich habe etwas rausbekommen. Die Bunkerpille, die Traumdrogen, die sie uns geben. sind in dem Nährkonzentrat, das wir abends bekommen. Ich habe 3 Tage gehungert und habe gemerkt, wie ich langsam wieder ein normaler Mensch werde. Wie draußen. Bist du sicher? Ich habe alles durchprobiert, was sie uns geben. Die Getränke und die Tabletten und die Kapseln. Ich hatte befürchtet, dass es in die Luft gesprüht würde. Dann wäre nichts zu machen gewesen. Und so? Was hilft es dir denn, wenn du bei klarem Verstand bist? Komm, Bering, gib mir deine Schulter. Lass uns zusammen träumen. Du träumst vor dich hin und flüsterst ganz leise in mein Ohr, wie wir zusammen... Bleib wach, Sina! Er redet wieder so laut. Ich will träumen. Was ist? Komm, Beringer, die Musik ist so einschlägig. Nichts zu machen. Ich war ein Sklave der Zeit. Hier kann ich bestimmen, wie schnell die Zeit vergehen soll. Ich denke, wenn ich versuche, über alles nachzudenken, über mich und die anderen und die Situation, dann läuft der Zeiger auf der großen Uhr drüben am Ende des Saales ganz langsam. Dann bleibt er oft stehen und bewegt sich gar nicht mehr. Wenn ich mich leicht nach der Seite lehne, wo die junge Frau sitzt, dann fangen die Zeiger an, schneller zu laufen. Ich versuche mich ganz langsam hinüberzulehnen, unmerklich im Rhythmus des Atems. Die Wellen am Boot. Das fällt gar nicht auf. Ich atme ein. Und mein Arm kommt ein winziges Stückchen zu mir zurück. Ich atme aus und mein Arm schiebt sich ein winziges Stückchen nach links. Das Boot schwankt. Und wenn ich 10-mal eingeatmet habe und ausgeatmet, dann ist er 1 Zentimeter weiter gerückt. Nach links, wo die Frau sitzt. Oder 1 Millimeter. Komm, Beringer. Sina. Sie trägt einen Schutzanzug aus synthetischer Haut. Schon wenn ich 10 oder 15 Zentimeter von ihr entfernt bin, spüre ich die Wärme, die ihr Arm ausstrahlt. Ich habe mir fest vorgenommen, ich werde eines Tages wieder in einem Boot. Es kommt jetzt besonders darauf an, den Wärmehaushalt einer so großen Menschenmenge stabil zu halten. Alle Gerüchte über die Zusammensetzung des Nährkonzentrats sind gegenstandslos. Habt Vertrauen zu den Wissenschaftlern. Erfolge zeichnen sich draußen schon ab. Giftschwaden fast völlig aufgelöst. Überall regt sich neues Leben. Natur, reine, frische Luft, Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Bald auch wieder für Menschen. Sina, es ist soweit. Was ist soweit? Wach auf, Sina, wir fliehen. Wir kommen hier doch nie raus. Ich habe alles geplant und vorbereitet. Es ist ein Kinderspiel. Oh ja, Beringer, erzähl weiter. Wie wir aus dem Bunker rauskommen. Wie draußen die Sonne scheint. Wie wir zu unserer Wohnung gehen. Sprich weiter, sag doch etwas. Ich will nicht wach werden. Du tust mir weh. Sei nicht so laut, dass der andere nicht aufwacht. Steh auf, wir fliehen. Der Begleiter hat mir die Klimaanlage gezeigt. Da gibt es einen Weg nach oben. Ist das wahr? Ja. Es ist alles perfekt. Sprich nicht, bis wir durch die Saalschleuse sind. Wenn uns jemand anspricht, einer von den Begleitern, dann sagen wir, dass wir zum Therapieblock... Ich habe Angst, Beringer. Wir riskieren gar nichts dabei. Wie lange bin ich nicht mehr aus dem Saal herausgekommen? Es sind bald ein paar Monate. Ich hatte wenigstens die Therapie. Das Gehen strengt mich an. Du gewöhnst dich wieder dran. Wart nur, bis wir draußen sind. Sie werden uns draußen nicht in Ruhe lassen. Klar werden sie. Es gibt Tausende, die Sondererlaubnis haben. Wenn ich meine Beziehungen ein bisschen ausgenützt hätte, dann hätten wir von allem Anfang an eine Sondererlaubnis gehabt. Hier müssen wir hoch. Und jetzt? Du wirst schon sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Treppensteigen mir einmal Spaß macht. Sprich nicht so viel, damit du nicht außer Atem kommst. Auf dem nächsten Niveau gehen wir zum Fahrstuhl. Dann sind wir schneller oben. Glaubst du, wir können einfach in unsere Wohnung gehen? Warum nicht? Es wird nur schwierig sein, dorthin zu kommen. Ich weiß nicht, welche Bahnen und Linien verkehren und ob man dafür eine Genehmigung braucht. Wir müssen versuchen, das herauszubekommen. Der Fahrstuhl. Jetzt brauchen wir nur noch aufwärts zu fahren. Oben müssen wir in den Entlüftungsschacht. Du bist wahnsinnig, das ist gefährlich. Es ist unsere einzige Chance. Der Begleiter hat mir die Zahlenkombination verraten für die Tür. 17, 3, 1942. Siehst du da oben? Da schimmert schon das Tageslicht. Ja, die Sonne. Wir bitten dringend, während der Einschaltzeiten der Luftdüsen jegliche überflüssige Bewegung zu vermeiden. Die Luftzufuhr muss jetzt tageweise wechselnd gedrosselt werden. Oh nein. Sie haben es selbst in der Hand. Folgen Sie den Anweisungen der Kontrolle. Energieeinsparung hier beschleunigt die Regeneration der Natur. Ein großer Strom führt schon wieder Wasser mit Grundsicht. Wiesen blühen an seinen Ufern. Euer Einsatz trägt Früchte. Bald wird alles wie früher. Worum ging es da? Ich kann mich in letzter Zeit so schwer konzentrieren. Die üblichen Ermahnungen und Erfolgsmeldungen. Dann kann ich ja weiter schlafen. Ich muss nur sehen, dass ich das nächste Mal das Hauptsignal nicht versäume. Ich war gerade bei meiner ersten Frau. Es war ganz früh in meinem Leben. Noch bevor ich sie in Wirklichkeit kannte. Da war so eine Wiese und ein See. Es ist warm. Die Luft riecht nach Heu. Ist da ein Boot? Und wenn man darin auf dem Boden liegt und den Kopf... Ich fühle mich auch so müde. Ich hätte nichts essen sollen. Jetzt bin ich wieder 3 oder 4 Tage im Halbschlaf. Was hilft es denn, wenn du dich quälst? Wir kommen hier doch nicht raus. Dann will ich wenigstens mit dem Gedanken spielen. Vielleicht wird er doch wahr. Vergiss nicht, dass die Umwelt draußen vergiftet ist. Sie hatten Katastrophenalarm gegeben, bevor sie uns evakuiert haben. Das ist Monate her. Die Luft ist längst wieder rein. Sie haben uns in der Therapie Filme gezeigt, von oben. Von den Flüssen, den Wäldern. Es ist unglaublich. Unberührt. Vögel sitzen auf den Zweigen, du siehst auf den Grund der Flüsse. Und die Straßen, Plätze. Menschenleer. Nicht mehr diese hetzenden, streitenden, zusammengeknallten Menschenmassen. Komm, lass uns träumen. Leg deinen Kopf an meine Schulter. Gleich sind wir dort. Da unten sind die Büros von Dr. E. Hätte ich nicht gedacht, dass ich Sie da mal hinführe. Im Therapieblock, da hat mir einer von den Sondergenehmigungen erzählt. 11.14 Uhr, wir sind pünktlich. Aber dann habe ich eine Sondergenehmigung beantragt. Vielleicht hat es der Leiter der Gruppenüberzeugung befürwortet. Ich warte hier, gehen Sie hinein. Weringer. Ja, Herr Dr. E. Weringer, Sie haben eine Sondergenehmigung beantragt. Sie tragen vor, Sie würden an einer Erfindung arbeiten. Ich bin Ingenieur für Klimaanlagen. Und ich bin da einem neuen System auf der Spur. Es geht darum, die Abluft nicht wie bisher... Keine Details. Diese Versuche können nicht warten. Sie sind an die Jahreszeiten gebunden. Wenn die ausländische Konkurrenz... Sie bekommen Bescheid. Sina, wach auf. Ich war bei Dr. E. Wir werden eine Sondergenehmigung bekommen. Ich habe ihm erzählt von meinen Versuchen, die nicht aufgeschoben werden dürfen, wegen dem Ausland. Ich bin wahr. Wir brauchen keine Sondergenehmigung mehr. Wieso? Wenn Sie diese furchtbare Musik abstellen würden, sie schläfert einen ein. Was wollte ich dir sagen? Ich habe mit dem Mann neben uns gesprochen. Er kennt den Weg nach draußen. Es gibt überhaupt keine Sondergenehmigungen, Währinger. Er nimmt uns mit. Es ist völlig ohne Risiko. Ja, selbst wenn Sie einen erwischen. Es passiert uns nichts. Man kommt höchstens zu einer Gruppenüberzeugung in den Therapieblock. Aber ich habe doch selbst mit Dr. E. gesprochen. Kommen Sie. Ich gehe voran. Ich heiße Daniel. Nicht einmal Kontrollen stellen Sie auf. So sicher sind Sie sich unser. Wir müssen nur den Gang entlang gehen, dann stößt man auf das alte Bergwerk. Bis dorthin bin ich schon gewesen. Und warum sind Sie wieder zurückgekommen? Um uns zu holen. Ja, um Sie zu holen. Glauben Sie, ich hätte nicht gehört, wie Sie von draußen träumen? Gab es hier denn Bergwerke? Keine große Anlage. Das sind ein paar Stollen und Schächte, schon lange nicht mehr in Betrieb. Es muss so ein paar Leute geben, die davon leben, anderen rauszuhelfen. Geld spielt keine Rolle. Ich bin Maler, wissen Sie? Ich habe es unten nicht länger ausgehalten. Ich musste echtes Licht sehen. Echte Farben. Die Sonne. Verstehen Sie? Schon gut. Diese unendlichen Treppen. Ich versuche ständig, den Plan dieses Bunkers in mein Hirn zu zeichnen. Es gelingt mir nicht. Irgendwie stimmen die einzelnen Bauteile nicht zusammen. Wie eine Zeichnung von Escher. Kennen Sie Escher? Und doch ist der Bunker real. Es gibt Fahrstühle, es gibt Treppen, es gibt Gänge. Alles hängt logisch zusammen. Es gibt einen Ausgang. Irgendjemand hat den Plan in seinem Kopf. Sehen Sie da, die Laterne, die geschwenkt wird. Das ist das ausgemachte Zeichen. Wir werden erwartet. Täuschen Sie sich auch nicht. So einfach kann es doch nicht sein. Währinger, er hat recht. Die Laterne. Jetzt sehe ich sie auch. Aber ob sie uns gilt? Wem denn sonst? Aufwachen, Sina. Das Signal. Ich weiß, die Laterne. Nicht die Laterne. Sina, komm zu dir. So weit bin ich noch nie gekommen. Wir waren stärker zu dritt. Zusammenhalt aller Kräfte ist geboten. Die zuletzt Gekommenen haben selbstverständlich die gleichen Rechte wie alle anderen. Gleichheit hier ist die Voraussetzung für Differenzierung oben. Die Prüfung ist bald bestanden. Die Vögel singen wieder. Überall sind Nester in den Bäumen. Währinger? Ja? Na, hat man Ihnen die Entscheidung mitgeteilt? Wir bekommen keine Sondergenehmigung. Ich habe noch nie jemand getroffen, der eine bekommen hätte. Hätte ich mir die Mühe mit dem Antrag ersparen können. Schreiben ist anstrengend, wenn man Bunkerpillen genommen hat. Hören Sie zu. Es gibt eine Möglichkeit, hier herauszukommen. Vielleicht. Aber sie ist teuer. Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Ich meine, ist das Ihr Ernst? Sie wissen ja, was hier an Gerüchten durch die Säle und Gänge kriecht. Man weiß bald nicht mehr, was Hirngespinst ist und was Wirklichkeit. Diese verdammten Drogen. Da sind ein paar vom Verkehrspersonal. Die haben schon einige Male jemand in einem leeren Waggon nach draußen gebracht. Ich weiß nicht, wie oft das geht. Wenn ich mal... Für mich ist natürlich ein Risiko dabei. Es ist mir ernst mit der Flucht. Vorsicht! Die Lichtschranke. Ich kann die Schleuse selbst bedienen. Du tun Sie etwas. Ich verspreche es Ihnen. Es wird hell draußen. Hab ich Angst gehabt. Ich auch. Wenn man so etwas zum ersten Mal tut, es kommt nur darauf an, wohin der Zug fährt. Und wie wir rauskommen. Ich habe ein gutes Gefühl. Riechst du die Luft? Dass wir monatelang da unten gesessen haben, ohne verrückt zu werden. Ich glaube, wir waren verrückt. Und die anderen, Hunderttausende oder Millionen? Mancher erträgt es vielleicht leichter. Die Wärme, die scheinbare Geborgenheit. Wie lang fahren wir jetzt? Ich habe das Zeitgefühl völlig verloren. 2 Stunden vielleicht oder mehr. Ich nehme an, wir sind auf der Linie nach Süden, zu den Seen. Da ungefähr müsste Osten sein. Die Sonne geht nie genau im Osten auf. Ungefähr. Das ganze Eisenbahnnetz habe ich natürlich auch nicht im Kopf. Er fährt langsamer. Tatsächlich. Draußen ist nichts zu sehen. Nur Landschaft. Vielleicht hält er auf freier Strecke. Meinst du? Das wäre sicherer. Hier sieht uns bestimmt niemand. Wir müssen dann sehen, wie wir weiterkommen. Er hält. Nichts wie raus. Ich schieb die Tür auf. Lauf bis darüber zu den Tannen. Los, komm! Oh mein Gott! Bäume und der Himmel. Keine Menschen. Wenn ich da an die 1000 Maden unten im Saal denke. Du warst auch eine. Denk nicht dran. Niemand hat uns bemerkt. Der Boden ist ganz trocken. Warte, bis der Zug weitergefahren ist. Da unten ist eine Straße. Ein Auto. Was ist damit? Nichts. Nur ich habe gedacht, die ganze Bevölkerung sei evakuiert. Ein paar müssen ja draußen sein. Die Armee und die Versorgungsbetriebe und so. Und die Arbeiter in der Landwirtschaft, da kommt schon was zusammen. Schon wieder eins? Die werden alle ihre Sondergenehmigungen benutzen, um endlich mal ungestört rumfahren zu können. Lauter leere Straßen, das verlockt doch. Wollen wir in die Richtung gehen oder in die? Ist doch gleich. In die. Sag mal, kommt dir die Gegend eigentlich irgendwie sauberer vor als früher? Wie soll sie das? Nach so kurzer Zeit. Da kommt schon wieder ein Auto. Der hält! Hey! Soll ich Sie mitnehmen nach Blessing? Wenn der was merkt. Versuch, ganz normal zu sein. Ja, das trifft sich sehr gut. Kommen Sie! Moment, ich mach hinten auf. Geht so. Schieben Sie die Mappe ruhig beiseite. Ja. Immer so vollgepackt. So. Ich hab gedacht, wie ich Sie gesehen habe, das kann doch gar nicht sein. 2 Leute, die zu Fuß nach Blessing gehen. Wie? Wir haben unseren Wagen in der letzten Ortschaft gelassen. Ah, bei Polder. Ich denke, ja, Züge fahren ja nicht. Ach, nee? Ja, ich bin da nicht so auf dem Laufenden. Ist wieder so eine ökologische Woche. Ha? Haben Sie auch eine Sondergenehmigung bekommen? Eine was? Eine Sondergenehmigung. Nee. Wieso kommen Sie denn darauf? Ich meine nur so... Sondergenehmigung? Wozu soll ich denn eine Sondergenehmigung haben? Oder meinen Sie die Fahrgenehmigung? Haben Sie... Ganz schöner Verkehr hier. Morgens hauptsächlich, wenn die Leute zur Arbeit fahren. Zur Arbeit? Sie meinen die mit Sondergenehmigung? Also sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich immer mit Ihren Sondergenehmigungen? Wir leben in einem freien Land. Muss ich Ihnen das erklären? Man könnte meinen, Sie sind von der Kontrolle. Das nun ganz gewiss nicht. Wo wollen Sie denn hin? Wir? Ach, das ist Ist ein bisschen komplizierte Sache. Hat was mit meinem Beruf zu tun. Ich bin Ingenieur, hab da einen Versuch laufen. Na, schon gut, ich wollte mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen. Verstehe auch nichts davon. Muss aber ein anstrengender Beruf sein. Sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Blass. Die Dame auch. Das ist eher der Bunker als der Beruf. Der Bunker? Ja. Ich setze Sie am besten hier ab. Das ist die Kreuzung. Da kommen Sie am schnellsten weiter. Ich muss noch nach Zielko rüber. Nein, nein, den schwarzen Knopf da. So. Dann kommen Sie gut weiter. Vielen Dank auch. Ja, ja, danke schön. Du, Weringer. Der war verrückt. Der? Er hat überhaupt nicht verstanden, was wir wollten. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und wie kommen wir jetzt weiter? Wenigstens wissen wir jetzt, wo wir sind, kurz vor Plessing. Da sind noch 10 Kilometer bis nach Haus. Wenn wir in eine Kontrolle geraten. Meinst du nicht, wir sollten warten, bis es Nacht ist? Lass uns gehen. Viel Kontrollen wird es sicher nicht geben. Das hieße doch nur wieder mehr Menschen. Die sagen sich sicher lieber ein paar Illegale, die paar bringen das ökologische Gleichgewicht schon nicht durcheinander. Du... Ich muss mich erst wieder ans Laufen gewöhnen. Komm, setzen wir uns hier in die Böschung. Wir haben Zeit. Hast du eigentlich schon darüber nachgedacht, was später werden soll? Später? Sie werden uns vermissen bei den Kontrollzählungen. Wir können auch nicht ewig hier draußen bleiben. Wir könnten in unser Ferienhaus gehen. Oder noch besser, in das von Glenn. Da suchen sie bestimmt nicht. Und dann? Wieso machst du dir jetzt Sorgen? Denk nicht an die Zukunft. Was können sie uns schon viel tun, wenn sie uns erwischen? Eine Verwarnung werden wir kriegen oder ein Betreuungswochenende. Was? Was wollen sie denn schon wieder? Wach auf, Weringer. Sina, das ist eine Sirene von der Fabrik da drüben. Die werden Pause haben oder Feierabend. Fabriken arbeiten nicht. Alle sind evakuiert. Wir müssen aufwachen. Sie werden etwas Wichtiges bekannt geben. Wir sind doch wach, Sina. So weit waren wir noch nie gekommen. Wir sitzen hier an einer Straße und drüben geht eine Sirene. Das ist die Wirklichkeit. Wir sitzen im Bunker und haben geträumt, dass wir in einem Zug nach draußen geflohen sind. Dass uns ein Fahrer mitgenommen hat. Dies hier ist die Wirklichkeit. Weringer, wach auf. Die Durchsage kommt. Gut, warten wir auf die Durchsage. Du wirst schon merken, dass es hier keine Durchsagen gibt. Fass den Baum da an. Du wirst schon merken, dass er echt ist. Du weißt doch, wie das ist in Träumen. Man spürt die Dinge nicht richtig, wenn man sie anfasst. Ich habe das Signal gehört. Und das Aufwachen ist jedes Mal schwer. Wir stehen jetzt auf. Dann gehen wir in die Ortschaft zur nächsten Haltestelle und fahren nach Hause. Das Risiko müssen wir auf uns nehmen. Na gut, gehen wir. Und wenn es gefährlich wird, dann können wir ja aufwachen. Leer wie an einem Sonntag. 12, 13, 14, 15, 16, unsere Wohnung. Da wären wir. Du hast hoffentlich die Kombination nicht vergessen. Nein. Endlich wieder einmal in den eigenen 4 Wänden. Halt! Was suchen Sie hier? Hier, Vorsicht! Da ist jemand. Das ist eine Überraschung. Allerdings ist das eine Überraschung. Sag diesen Leuten, sie sollen gehen. Sie machen mir Angst. Jetzt hört aber alles auf. Können Sie mir erklären, wie Sie in meine Wohnung kommen? Edna, hast du gehört, was der Herr gesagt hat? Ob ich erklären könnte, wie wir in seine Wohnung kommen? Wie wir in seine Wohnung kommen? Bleiben Sie stehen! Schick diese Leute weg! Jetzt hören Sie mal einen Augenblick lang zu. Ich weiß nicht, was sie veranlasst hat, sich in unserer Wohnung einzunisten, während wir wie alle anderen im Bunker waren. Aber ich möchte Sie ganz höflich bitten, die Räume jetzt zu verlassen. Jetzt nehmen Sie doch Vernunft an. Sie sehen doch, dass das unsere Wohnung ist. Soll ich Ihnen den Mietvertrag zeigen? Ihr Mietvertrag interessiert mich kein bisschen. Ich will mich jetzt in meinen Sessel setzen und mich ausruhen. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir. Oder bleiben Sie von mir aus noch heute Abend hier. Ich bin kein Unmensch. Und morgen soll Ihnen die Verwaltung etwas Neues besorgen. Schick Sie weg! Ich denke gar nicht dran, mir was Neues besorgen zu lassen. Ich bezahle dieses Appartement und bleibe darin, solange es mir gefällt. Such die Papiere, Edna. Du musst die Kontrolle rufen. Tu doch etwas. Steh doch nicht so da. Lass dich doch nicht von diesen Leuten einwickeln. Es ist unsere Wohnung. Hören Sie zu, Herr... Gluchow. Weringer. Hören Sie zu, Herr Gluchow. Meinen Sie nicht, wir können das Problem auf vernünftige Art lösen, unter erwachsenen Menschen? Es gibt nichts zu lösen. Aber das ist doch unser Tisch und das da, das ist unsere Fernsehwand. Sie sehen doch alle gleich aus. Vielleicht haben Sie sich in der Etage geirrt. Wir haben uns nicht in der Etage geirrt. Sina, hast du nicht irgendetwas Persönliches in der Wohnung? Etwas, das nicht von der Versorgung kommt? Damit wir diesen Leuten beweisen können, dass sie in unserer Wohnung sind. Raus jetzt, sonst ruf ich die Kontrolle. Tun Sie das ruhig. Sina, wir gehen so lange ins Zimmer. Sie bleiben hier in der Diele. Sie wollen mich daran hindern, in mein eigenes Zimmer zu gehen? Komm, Weringer, wir gehen. Ich habe Angst. Angst? Vor diesen Leuten? Nein, nicht vor diesen Leuten. Komm. So was? Betrunken waren das nochmal passiert, du musst sofort die Kontrolle... Mein Gott. Ist doch wirklich unsere Wohnung. Die Türkombination gibt's doch nur einmal. Und da, der Kratzer in der Wand. Ja, und da der Fleck, der mich jedes Mal an Afrika erinnert. Die Nachbarwohnung. Vielleicht ist der alte Glenn da. Es können doch nicht einfach wildfremde Menschen in unsere Wohnung ziehen. Anscheinend nicht zu Hause. Irgendwie muss ich das Ganze aufklären. Ich wäre ganz anders aufgetreten, wenn eigentlich die Sache mit unserer Flucht wäre. Wegen der Kontrolle. Ja. Gluchow, wie kann man Gluchow heißen? Was jetzt? So waren sie auch. Ja, wir müssen sehen, wie wir die Nacht verbringen. Gleich kommt das Signal. Und wir wachen auf. Stimmt's? Hey! Das Signal! Aufwachen! Wir haben lang genug geträumt! Aufwachen! Also jetzt schicke ich Ihnen aber wirklich die Kontrolle auf den Leib. Fahrstuhl. Schreien hier draußen herum, bei einem Unverschämtheit. Was gibt's überhaupt nicht? Wir müssen versuchen, uns nicht verrückt machen zu lassen. Es muss irgendeine ganz natürliche Erklärung geben. Dass ein Computer sich geirrt hat oder so. Jetzt gehen wir in mein Büro. Da übernachten wir auf der Couch. Und morgen sehen wir weiter. Den Hausmeister dort kenne ich ganz gut. Ist dir eigentlich noch nichts aufgefallen? Was? Seit wir draußen sind. Die Straße. Und dann die Bahn. Ja? Ich meine, das sieht doch nicht aus wie evakuiert. Ich hatte mir das Land und die Stadt immer... ganz menschenleer vorgestellt. Ja, so habe ich es auch gesehen bei der Gruppenüberzeugung. Im Saal haben sie es auch so gezeigt. Aber du musst zugeben, dass es weniger Menschen sind als früher vor der Evakuierung. Ja, aber mehr als es in einer evakuierten Stadt geben dürfte. Wir gehen zu Fuß bis zum Büro. Wollen Sie denn hin? Rauf in mein Büro, guten Abend. Nein, in Ihr Büro? Ich kenne Sie ja gar nicht. Das ist nicht meine Schuld, ich bin Weringer. Wo ist denn Koschek? Koschek? Kenne ich nicht. Nie gehört den Namen, wer soll das sein? Nie gehört? Koschek ist Ihr Hausmeister, seit das Haus steht. Ich bin hier der Hausmeister. Sehen Sie doch meine Plakette. Koschek ist auch evakuiert worden. Naja, von mir aus. Komm, wir gehen hoch. Ich kann Sie da nicht rauflassen. Wo soll denn das sein, Ihr Büro? Auf dem dritten Flur, 327, zwei Räume. Sie werden das Schild sehen, Weringer. Ich will gern mit Ihnen hochgehen, Ihnen 327 zeigen, aber... Ich werde jetzt in mein Büro gehen. Dann müssen Sie die Tür aufbrechen. Ich kenne die Kombination. Sie bleiben hier, das ist nicht Ihr Büro. Jetzt hört der Spaß auf. Wie eben in unserer Wohnung. Gleich ruft er die Kontrolle. Komm, Weringer, wir gehen. Du hast recht, Sina. Dass man die frei rumlaufen lässt... So kommen wir nicht weiter. Gehen wir ins Hotel. Für Sondergenehmigungen und so scheint sich ja niemand zu interessieren. Wir werden versuchen, ganz normal zu sein. Wie normal? Ja, ich meine, wir reden nicht von Bunker und Sondergenehmigungen und Evakuierung. Wir tun, als ob es das alles gar nicht gäbe. Ja? Einverstanden. Bitte schön. Wir möchten ein Zimmer. Für eine Nacht? Ja. Das heißt, Wir wissen auch nicht, wie lange wir hier bleiben. Ach, das wissen die meisten am Anfang nicht. Aber eine Wohnung werden sie schnell finden. Es gibt ja genug. Wunderbar ist es, sich eine Wohnung aussuchen zu können. Wollen Sie geweckt werden? Das ist nicht nötig. Sagen Sie, und Sie, sind Sie schon länger hier? Im Hotel hier? Oder in der Stadt? Sie meinen in der Stadt? Ein halbes Jahr vielleicht. Interessiert Sie das? Wenn man selbst wo neu ist, dann denkt man, alle anderen müssten auch erst gekommen sein. Oh, Sie sind es ja auch. Wo die anderen wohl sind? Erwarten Sie noch jemand? Wieso? Weil Sie nach den anderen fragen. Wir hatten uns so halb mit Bekannten verabredet. Ist aber nicht sicher, ob sie kommen. Oh, entschuldigen Sie bitte. Da ist ein Gespräch für mich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nichts haben wir erfahren. So kann es nicht weitergehen. Ich habe mir unsere Freiheit anders vorgestellt. Ich frage mich, ob es an uns liegt. Vielleicht sind wir durch den Aufenthalt im Bunker irgendwie, dass wir etwas ganz Selbstverständliches nicht sehen oder nicht begreifen. Aber was? Wir müssten irgendeinen Einfall haben. Wir gehen zur Zeitung. Denen erzählen wir unsere Geschichte. Hören Sie zu. Es war schon mal jemand hier, der uns so eine Geschichte erzählt hat. Wir sind dem nachgegangen. Wir haben sogar ein Reporterteam zu den Bunkern geschickt. Die sind dort stundenlang rumgeführt worden, aber außer ein paar Angestellten, die die Räume in Ordnung halten, gibt es dort niemanden. Da sitzen Hunderttausende, Millionen in den Sälen. Wir haben sie doch gesehen. Wir haben es doch nicht erfunden. Natürlich, da war die Evakuierungsübung vor ein paar Monaten. Aber ein paar Stunden später waren die Bunker wieder leer. Gestern waren wir noch dort. Ich sag Ihnen doch, wir sind der Geschichte schon mal nachgegangen. Es ist nichts dran. Dann erklären Sie uns doch, wieso in unserer Wohnung andere Leute wohnen. Wieso mein Büro vermietet ist. Wirken wir wie Verrückte? Nein, aber ich kann wirklich nichts für Sie tun. Gehen Sie zur zentralen Verwaltung, da werden die Einwohnerlisten geführt. Guten Tag. Ja, Sie wünschen? Wir suchen die Adresse eines Bekannten, der hier in der Stadt wohnt. Name? Beruf, Geburtsdatum? Weringer, Hans, Ingenieur, 16. September 1972. Weringer, Werchau, Werdern, Werdern, Wehrheit, dann kommt Werkmann. Nee, also Weringer haben wir nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass er hier wohnt. Vielleicht ist er in der letzten Zeit verzogen. Ich kann ja mal bei den Abmeldungen und Abgängen nachschauen. Wie war der Name? W-E-R-I-N-G-E-R. W-E-W-E-R-W-E-R. Nee. Hat hier nie gewohnt. Ist nie von hier weggezogen. Ist nie hier verstorben. Vielleicht lebt er unter anderem Namen? Ganz bestimmt nicht, das wüsste ich. Weringer bin ich nämlich selbst. Seit 7 Jahren lebe ich hier und arbeite ich hier. Dann sind wir evakuiert worden, wie die ganze Stadt, weil wir am Ersticken waren, weil es keine Luft mehr gab, sondern nur noch Giftschwaden. Dann haben wir in den Bunkern gesessen, dann sind wir aus den Bunkern geflohen und hierher zurückgekommen. Und jetzt will niemand mehr etwas von uns wissen. Unsere Wohnung ist vermietet. Mein Büro ist vermietet. Niemand will uns kennen, niemand will uns helfen, niemand will uns die Wahrheit sagen. Beruhigen Sie sich doch. Ich verlange, dass ich wieder in die Einwohnerkartei aufgenommen werde. Ich will mein Büro wieder haben, ich will meine Wohnung wieder haben. Beruhigen Sie sich doch. Seht sowieso gleich Mittag. Wenn Sie nicht hier in der Kartei stehen, dann wird es eine ganz natürliche Ursache haben, ein Irrtum oder Es ist kein Irrtum, es ist Methode. Wir sollten ausgelöscht werden. Wir sollten unser Leben lang da unten in den Bunkern bleiben. Wir waren überflüssig. Wir wissen doch, dass es zu viele Menschen gibt. Sie sind nur zu feige, uns gleich umzubringen. Zu feige, um dafür zu sorgen, dass weniger Menschen auf die Welt kommen. Ja, glauben Sie denn, die Umweltkatastrophe sei vorbei? Es sei irgendetwas besser geworden? Die Bevölkerung ist ja gar nicht evakuiert worden. Nur ein paar Dumme haben sich in die Bunker einsperren lassen. Ich werde mir mein Recht schon erkämpfen. Ihr Recht? Ich muss jetzt das Büro schließen. Ich werde die Wahrheit hinausschreien in die Welt. Was ist Wahrheit, Herr, wie war Ihr Name? Es gibt allenfalls Irrtum. Lauf Sie nach runter auf die Straße. Ich halte ihn fest. Sag den Leuten die Wahrheit, dass wir festgehalten werden in den Bunkern. Lauf! Bleiben Sie hier! Lassen Sie mich los! Halt Sie! Halt! Nehmen Sie den Mann da fest. Seine Komplizin ist runter auf die Straße. Da schicken Sie eine Streife hinterher. Und führen Sie die Frau nach der Mittagspause dem Schiff vor. Wir haben uns alle seit der letzten Mitteilung weiter in Geduld zu üben. Wollt ihr das? Ja. Der Zwischenfall hat uns um 14 Tage zurückgeworfen. Es kommt jetzt vor allem darauf an, mit den Kräften Haus zu halten. Der Erfolg ist über jeden Zweifel erhaben. Nur in Sonderfällen wird noch Einzeltherapie verabfolgt. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, ich habe nicht genau zugehört. Er wird es sowieso morgen wiederholen. Es war nichts Wichtiges. Woher wissen Sie das, Daniel? Ich habe mit einem vom Zugpersonal gesprochen. Währinger? Da ruft jemand. Es gibt jeden Tag Züge, die aus den Bunkern fahren. Nach draußen. Währinger? Nein. Währinger! Da ist er. Ah ja, Sie kenne ich. Kommen Sie mit, ich muss Sie bei Dr. E. vorführen. Sie auch. Ich auch? Warum denn? Ich habe so schön geträumt. Dr. E. wünscht, Sie zu sprechen. Wer ist Dr. E.? Sie werden ihn wiedererkennen. Versuchen Sie auszukundschaften, wohin die Züge fahren. Kommen Sie. Währinger. Versuchskaninchen Währinger. Gnädige Frau. Wir waren draußen. Es war furchtbar. Andere Leute waren in meinem Büro. In unserer Wohnung leben fremde Menschen. Niemand kennt uns. Sehen Sie, Währinger, sehen Sie, gnädige Frau. Es gibt zu viele Menschen auf der Welt. Sie, Währinger, sind überflüssig. Sie auch, ich auch, vielleicht, wer weiß. Aber alle könnten wir wieder wichtig werden, wenn es weniger Menschen gäbe. Wir waren draußen und draußen war die Hölle. Sehen Sie, darum haben wir dieses Experiment begonnen.